Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema nach wie vor Audioelastizität, elektronische Verfremdung als Stilmittel. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Lady Gaga ist immer für Überraschungen gut. Sieht man von ihrer konfektionierten Musik ab, die leider oft ziemlich langweilig ist, so glänzt sie mit ihren schrillen Outfits und ihrer Idee als Gesamtkunstwerk. Und wenn es um Remixe geht, dann gelten auch doch die gleichen Regeln und es darf auch mal spannend werden. Das zeigt denn gerade Goldfrapp mit ihrem Remix vom Lady Gaga-Song Judas. Die Art und Weise und die Machart haben Goldfrapp allerdings von anderen Protagonisten geklaut, und zwar von der texanischen Formation Salem. Vor Langsamen bis zur Unkenntlichkeit vorgemacht haben Salem das mit ihrem nicht autorisierten Remix vom Britney Spears Song Till the World Ends, der nur als Bootleg durch das WWW geistert. Man nennt das unter anderem Witch House, ein lustiger Name für eine Spielart der elektronischen Musik, die auch ganz bewusst auf elektronische Verfremdung setzt. Hören wir Salem vom Album King Night mit Sick. Dream free. Die englischen White Noise sind so etwas wie die Urväter der elektronischen Verfremdung. Ihr Album An Electrical Storm, das 1969 erschien, hat so manchen Hippie in die Vorhölle geschickt, wenn er die falschen Substanzen konsumiert hat. Wir hörten den Song Love Without Sound. Trip-Hop war gestern, Psyche-Hop ist heute. Es ist aber auch schwer, die Klänge von Ganja Sufi zu beschreiben, zu divers, zu verstrahlt. Jedenfalls ist das Album A Sufi and a Killer des Amerikaners ein Paradebeispiel aktuellen Sounddesigns. Das Einzige, was all die Songs verbindet, ist seine gebrochene Soul-Stimme. Ansonsten samplet sich Ganja Sufi und sein gerade schwer angesagter Partner The Gaslamp Killer quer durch den musikalischen Garten und hat in Zeiten, wo man wirklich nicht mehr mit etwas Neuem rechnet, schon die ein oder andere Überraschung parat. Eins steht fest, hier wird der Wahnsinn zur Methode. Hören wir Ganja Sufi mit Cobwebs. Eine ganz neue Art und Variante der Popmusik kommt mit Rudi Zigatlo auf uns zu. Der Twin aus Glasgow ist in die Weltstadt Berlin gezogen, hat dort sein aktuelles Album Tragic Comedies fertiggestellt. Und hier ist die elektronische Verfremdung im Prinzip nur Mittel zum Zweck, um Geschichten und Bildern in seinen Songs zu transportieren. Das ist an sich nichts Neues, nur Zigatlo macht am Ende Popmusik, nur die ist sehr, sehr eigen. Hören wir den Song The Domino Quivers. Thank you. from right. Waking up is always a fright. Here we go again, the horror and the delight. Oh, it's a plot with no ending. Destination Future Jazz kann man auch als D-Fest zusammenfassen und das bringt die musikalische Richtung von Gründer Pitt Baumgärtner auf den Punkt. Der Mannheimer Studiozauberer hat längst mit D-Fest eine komplette Band um sich geschart, mit der er seine packende Melange aus Latin Jazz, Drum and Bass und Elektronika im Studio einspielt und so und auch live präsentiert. Und wer nochmal nicht auf Tour ist, dann ist da ein gefragter Remixer. Und es gibt einen Mix, bei dem das Ausgangsmaterial so gut war, dass Baumgärtner hier noch einen draufsetzen musste. Die Rede ist vom Album Morricone Remix, bei dem sich verschiedene Interpreten an einem Remix von Stücken von Ennio Morricone versuchen. Der Remix von Die Fess vom Stück La Lussatola ist ganz weit vorne, da er spielerisch die Originalelemente verwendet und gleichzeitig neue Elemente dazu addiert. Wer die großen Zeiten des englischen Sängers Rod Stewart erlebt hat, der kam an seinem großen Hit Do You Think I'm Sexy nicht vorbei. Typisch war in der Zeit der anbrechenden Punkwelle, genau solche Songs gnadenlos durch den Kakao zu ziehen, und zwar mit allem, was zu der damaligen Zeit an elektronisch verfügbaren Mitteln zur Verfügung stand. Es wundert also nicht, dass sich Do You Think I'm Sexy auch auf dem Album Hybrid Kids findet, von dem ich in der ersten Stunde schon Malcolm Galaxy spielte. Die Version von British Standard Unit von 1979 ist ganz bewusst eine Ballhornung des Originals, kann aber mit ihrem schrägen Charme der frühen elektronischen Verfremdung noch heute bezaubern. She sits alone, waiting for suggestions. He's so nervous, he's avoiding all the questions. His lips are dry, her heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? If you want one more thing, and you think I'm sexy, come on sugar, let me Just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. He's acting shy, looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now hold on a minute before we go much further. Give me a dime so I can phone my mother. They catch a cab to his high-rise apartment. At last he can tell her exactly what his heart meant. If you want one more thing, and you think I'm sexy, come on sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on honey, tell me so. They wake at dawn as all the birds are singing. Two total strangers, but that ain't what they're thinking. Outside it's cold, it's misty and it's raining. They guard each other, neither one's complaining. Ha ha, he says I'm sorry, but I'm out of milk and coffee. Never mind sugar, we can watch the early movie. Do you think I'm sexy? No. Die Haut weiß wie Schnee, das hochgesteckte Haar schwarz wie Ebenholz, hantiert sie an einem MacBook. Elektronische Soundfraktale splittern aus den Boxen, gesampelte Streicher dröhnen dumpf und schwer. Dazu greift sie in die Tasten eines Flügels und beginnt zu singen, mal flüsternd, mal wimmernd, mal schreiend. Es gibt keine Ansagen, höchstens ein gehauchtes Dankeschön. Der Blick ihrer fiebrigen Augen geht dabei stets nach unten. Das schrieb die Zeit online zu einem Konzert von Soap and Skin. Die junge Österreicherin nutzt bewusst die Möglichkeit der elektronischen Verfremdung, um ihr ganz eigenes musikalisches Drama zu inszenieren. Hören wir den Song Death Mantle. Bonds of silk and fowls of lead weight and rotten milk. There's

Wieder Klänge aus Frankreich vom Bangarang-Label, die eine Menge auf Lager haben, wenn es um futuristische und mutige Ansätze in Sachen Dub geht. Dieser Song stammt von Alter Echo vom fantastischen Combat Dub Sampler Volume 2 und nennt sich Preemptive Psychosis. Mode Selector sind eine sehr angesagte Techno-Formation aus Berlin. Ein großer Fan ihrer Musik ist Radiohead-Sänger Tom York, der immer bei Mode Selector im Studio aufkreuzt, um mit den beiden zu produzieren. So entstand unter anderem der Song This auf dem aktuellen Album, der die charismatische Stimme Yorks im Mode Selector-Kontext präsentiert. Heftig verfremdet, mal sehr präsent, spielerisch und episch, eben unverkennbar Mode Selector. Thank you. Elektronische Verfremdung als Stilmittel, das zieht sich durch fast alle musikalischen Genres. Im Hip-Hop kann man beispielsweise fast alle alternativen Acts erwähnen, die sich wesentlich mehr trauen als ihre Mainstream-Kollegen. Die amerikanischen Restiform Buddies beispielsweise mit ihrem Album TV Loves You Back. Das ist eine herrliche Mixtur aus College Rock, Rap und Special Effects. Hören wir den Song Black Friday. But I've been fishing in the motherfucking wrong direction. And this disorder got a history of rich tradition. I get distracted, see the world in all my vision. Commander Sharp, Carter, what do I owe this pleasure? I'm decorating like a maniac in wet weather. No matter who come and kill and build, yeah. Restore some more and let the dust settle. We hit him upside on Black Friday. We just slip right in, we just slip right in. We hit him upside on Black Friday. We just slip right in. Slip right in. Ain't no romance in the business trends. You best break it down and light your lamp before the week get damp. We're floating down in flames. Don't mean to burn it, but you're terminated. And state services are to blame. It's such a hoot that I'm having with hot steel. Feel like the state kinda cut me a raw deal. Can't take the fame out of my new catastrophe. You take me out, there'll be another one after me. Fell through the cracks and I'd be crazy to care. Who I destroy, my consumer despair. Clean up a stain with the household name. You know the urge, I make you nervous when I get on the plane. All day long, what do we dream when we dream we belong? All day strong, all day long. I'm more absorbent than the leading brand. You tell the neighbors in advance so they don't freak when they see me on the CD plan. Man, the neighborhood watchtower. I dye my eyes brown just to match my gown and now it's all over. You've been betrayed by an animal who ain't afraid to take the power right the fuck away from your human drama. Beast in the Easter basket waiting for his master just to turn around a minute so he feasts on the image. Capture bloody piece of love gone shit house. Mall blast, food court press on the local chapter. We hit him upside on Black Friday, just slip right in, we just slip right in. We hit him upside on Black Friday, just slip right in, we just slip right in. Upside on Black Friday, just slip right in. We just slip right in. We hit 'em upside on Black Friday, just slip right in. We just slip right in. Alles, was Sie immer schon über David Sylvian wissen wollten, so ähnlich kann man die brillante Compilation A Victim of Stars beschreiben. Die Doppel-CD hat 20 Jahre des Sängers der englischen Band Japan und des Solokünstlers nachgezeichnet und bringt viele Aspekte seiner experimentellen Werke unter einen Hut. Verbunden werden die Stücke mit Sylvians ganz eigener Stimme, die über allem stets einen Aspekt von Melancholie verbreitet, allerdings fernab von gängigen Klischees. Und es finden sich auch die schrägeren Soundexperimente Sylvians, die er beispielsweise mit dem Experimental Musiker Fennis gemacht hat. Der Song wird im Prinzip nur noch von der Stimme Sylvians zusammengehalten. Alles andere zerfällt im Hintergrund, um dann wieder neu zu entstehen. Hören wir David Sylvian mit Manophon. There's a man down in the valley. Who doesn't speak in his own tongue. He bears a grudge against the English. The tune to which his songs are sung. There's a man down in the valley. who is moving back in time. It's a physical ascension. You can watch him as he climbs. The farmers' wives are at their windows. They've seen him wind his way for hours. They tell the kids to lower their voices and pretend that they are out. There's a man down in the valley trying to stop time in its tracks. His boots lie heavy on the grasses, but it keeps on pushing back. And his wife, she was a painter, but now she stains the altar black. He's out bird watching on the islands, and she wishes he'd come back. There's a man down in the valley, and he dreams of moving west. Of battles raged against the Furies that might see him at his best. Right foot from his left. Es gibt ja immer wieder die nervige Frage für Musikjournalisten, was denn wohl das beste Album in dem jeweiligen Jahr sei. 2009 war das für mich das Album von King Midas Sound. Dahinter steckt der Londoner Soundtüftler Kevin Martin, der schon mit anderen Projekten wie The Bug oder Techno Animal auf sich aufmerksam gemacht hat. Er hat unter anderem mit dem Sänger Roger Robinson King Midas Sound ins Leben gerufen und das erste Album Waiting for You eingespielt. Einige nennen das Dubstep, es könnte aber auch Trip-Hop sein, wohlgemerkt aus 2009. Das Album hat insgesamt eine sehr düstere Stimmung, die allerdings überhaupt nicht aufgesetzt wirkt, sondern irgendwie zeitgemäß. Und wie bei vielen Produktionen von Martin spielt das Sounddesign eine große Rolle. Hören wir den Song Cool Out. We killed some boys with our shining styles. Run them out the dance hall, wiping tears from their eyes. When we come true, strictly reality fires. Beats been shiver in the belly of the night. We film you around with the rhythm and the sound. Show to pick you up. Even when you're feeling down, Selassie, I know our intentions are pure. Cool vibes every time we come in at the door. Cool out, cool out. Don't try to trouble my sound. Cool out, cool out. You know you just must get down. Love for this music, love for the street. We have to bounce fist any time we meet and greet. And the music make us strong. Even when we might don't make no other man wrong. We run dance home, make the people them sweet. Get them off the seats and make them sky to the beat. We writing and chanting, bringing Babylon down. It's pure love vibes from the crowd. Cool. Come to town. When we rock a dance, you know nobody can get out, except for other songs that we mash up and spit out. Cool out, cool out. Don't try to trouble my sound. Cool out, cool out. You know you just must get down. Clams Casino ist das Werk eines Hip-Hop-Produzenten aus New Jersey, USA, und aus der Ecke kommt, auch aus der Hip-Hop kommt, im Moment richtig Innovatives, was gut zum Thema Audioelastizität passt, was das Thema des heutigen Soundchecks war. Wir hören Clams Casino mit Waterfalls. Thomas Allen war am Mikro und sagt jetzt schon mal Tschüss.